Ich habe aber dann fest Buh. Ausrufezeichen. Nicht gucken, nur anfassen. Bitte. Ausrufezeichen. Danke, bitte. Bitte, danke. Bitte, danke. Dann laufen die so rein, ne? Und dann nehmen sie mit dem Grab. Wer hat das jetzt zurückbekommen?